Bayern 2 präsentiert Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Es war die Suche nach dem Leben auf unserem Nachbarplaneten Mars, die die moderne Wissenschaft erstmals dazu brachte, den eigenen Planeten als lebendiges Ganzes zu betrachten. Und es waren die Raumfahrer der Neuzeit, die tief berührt aus dem Weltall zurückkehrten. Nicht, weil sie den Sternen näher waren, sondern weil sie die Erde als Ganzes gesehen hatten. Du hast das Gefühl, nicht für dich selbst dort hinunterzuschauen. Vielmehr, als ob die Erde dich wie einen Spiegel benutzt, um sich selbst zu betrachten. Deshalb glaube ich auch, dass uns Satelliten allein nicht aufklären, was auf der Erde wirklich passiert. Du musst selbst dort rauf, aber als Teil der Erde. Sultan bin Salman al-Saud, Saudi-Arabien. Zwei Worte kamen mir in den Sinn, als ich auf all das herunterschaute. Verbundenheit und wechselseitige Abhängigkeit. John David Bartow, USA. Wir sind die Ururenkel jener Steine, die die Mineralien lieferten für erstes Leben. Urenkel der mehrzelligen Mikroorganismen. Enkel der gesamten Evolution, sagt James Lovelock, Pionier der Gaia-Theorie. Ich glaube, es ist sehr wichtig anzuerkennen, dass diese Erde, an die wir uns während unserer Entwicklung angepasst haben, keine tote, leblose, anorganische Erde ist mit Steinen, Luft und Ozeanen als ihren leblosen Teilen, sondern dass wir uns vielmehr an den Atem, an das Blut und die Knochen unserer Vorfahren anpassen. Das wäre die richtige Art, die Luft, die Meere und das Gestein wahrzunehmen. Würden wir die 4,5 Milliarden Jahre planetarer Geschichte auf ein Jahr zusammenfassen, dann käme der moderne Mensch der Frühgeschichte und Neuzeit am 31. Dezember in den letzten 30 Sekunden vor Mitternacht. Doch erst in der letzten Sekunde dieses angenommenen kosmischen Jahres wird der Mensch zum Schädling für das ihn umgebende Leben. Explosionsartiges Bevölkerungswachstum, weltweite Motorisierung, industrielle Massenproduktion, Raubbau an Rohstoffen, die Chemisierung der Landwirtschaft, weltweite Boden-, Wasser- und Luftverschmutzung führen gegenwärtig zum größten Massensterben in der Natur seit 65 Millionen Jahren, seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Treibhauseffekt, Polschmelze, Ozonloch. Der Mensch, denkende Natur und jüngstes Produkt des Experiments namens Leben, ist längst zum geologischen Faktor geworden, der das Antlitz des Planeten so verändert, dass es aus dem Weltraum sichtbar wird. Der amerikanische Astronaut Lauren Acton. Nach der Abholzung der Wälder wird der Humus erodiert und weggeschwemmt in die Flüsse und die Meere. Und manchmal sieht diese rote Erde buchstäblich aus wie Blut. Diese Art der Zerstörung des Planeten kann nur noch eine gewisse Zeit weitergehen, bevor es ein sehr schwieriger Platz zum Leben wird. Kaum zu glauben, wenn wir hinausschauen in die immer noch scheinbar heile Welt. Der Kollaps kommt plötzlich. Der Absturz jäh, sagt Erwin Laszlo, ungarischer Systemwissenschaftler und Mitbegründer des Expertengremiums des Club of Rome. Nichtlinearität lautet das Stichwort. Dann dieses System kommt in eine sogenannte Bifurkationsphase, das heißt eine turbulente Phase. Und diese Situation stellt dann die Alternative. Entweder das System bricht zusammen und verschwindet, es sind sehr viele biologische Systeme, sehr viele physikochemische Systeme und so weiter, einfach lösen sich auf, nicht? Oder reorganisiert, restrukturiert sich, neu strukturiert sich auf eine andere dynamische Ebene. Und wir sind bei diesem Phasenwechsel angelangt. Wir sind am Grenzen des quantitativen, wirtschaftlichen, umweltverschmutzenden Wachstums angelangt. Es kommt daran an, dieses Umbruch irgendwie besser zu machen, vorauszusehen. Für die Erhaltung dessen, was uns am Herzen liegt, ist es nicht zu spät. Zu der notwendigen Umkehr in Politik, Wirtschaft und Kultur gehört, dass wir die Erde mit anderen Augen sehen. Die Gaia-Theorie, oftmals missverstanden als esoterische Lehre von einer lebendigen Mutter Erde, kann mit ihren wissenschaftlichen Analysen und den harten Fakten da so etwas sein wie ein hilfreiches Werkzeug der Wahrnehmung. Denn wir leiden an grandioser Selbstüberschätzung, sagen die Vertreter der Gaia-Theorie. Wir leben, als hätten wir mit der Schöpfung nichts zu tun, als ständen wir über der Natur wie ihre Krone, doch ohne Körper. Wir halten uns für die Manager und Verwalter der Schöpfung und machen es der Natur nach, in der angeblich nur der Stärkste überlebt. Das moderne Bild der Erde lehrt uns etwas anderes. Konkurrenz wird klein geschrieben in Gaias Buch der Regeln, Partnerschaft und Symbiose groß. Von der Lebensspanne des Planeten haben wir Menschen nur ein Tausendstel erlebt. Statt Herrscher sind wir jüngster Gast. Nicht einmal die Rolle des Dieners und Retters der Welt passt. Da ist jede Blaualge der Gattung Emiliana Huxleyi von größerer Bedeutung, sagt der englische Ökologe und Biologe Stephen Harding. Wir sind nur eine Spezies auf dem Planeten mit prinzipiell dem gleichen Wert wie alle anderen Gattungen. Aus der Perspektive Gaias sind wir nicht im Mittelpunkt, sondern am äußersten Rand. Die Mikroorganismen und Bakterien dirigieren die ganze Show. Wir müssen uns verabschieden vom Anthropozentrismus, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, hin zu einem Ökozentrismus oder einem Biozentrismus, wo das Leben des Systems das Wichtigste wird und keine Gattung besondere Privilegien besitzt. Wir sind nicht die wichtigste Spezies. But we are not the most important species. Da wird der Mensch kleiner, seine Welt aber größer. Eingebunden in ein Netz aus Systemen, nicht isoliert und abgetrennt von der Natur, sondern mittendrin. Mitbeteiligt an einer Schöpfungsgeschichte, die immer weitergeht. Unabhängig und Meister der freien Entscheidung und doch Teil größerer Systeme, die ihn umschließen und von denen er abhängt. Systeme ist das Schlüsselwort des neu entstehenden Weltbildes, sagt der deutsche Physik-Nobelpreisträger Gerd Binning. Ich denke, es gibt gar nichts anderes als Systeme. Auch ein Individuum ist letzten Endes ein System. Ich denke, dass die Leute früher immer schon intuitiv gewusst haben, dass die Natur was sehr Lebendiges ist. Nur wurde das teilweise dann halt verteufelt, weil wir uns von dieser Natur für eine Zeit lang distanzieren mussten, um unsere eigenen Gedanken zu entwickeln. Und jetzt haben wir eigentlich dieses Menschsein entwickelt und wir sollten jetzt genug Selbstbewusstsein haben, um wieder auf die Natur zugehen zu können und sogar von ihr zu lernen. Dass die Gaia-Theorie in Fachkreisen immer noch so umstritten ist, liegt zu einem guten Teil an Missverständnissen und an den Bedenken, die die klassische Naturwissenschaft in diesem Zusammenhang gegenüber dem Begriff Leben hat. Weil Leben für die meisten immer Bewusstsein mit einschließt, wird die Gaia-Theorie als neue Religion interpretiert und abgelehnt. Spricht man statt von Leben, von Selbstorganisation und Gleichgewicht, schwinden die Gegensätze. Der Nobelpreisträger und Komplexitätsforscher Murray Gell-Mann redet von komplexen, anpassungsfähigen Systemen, wenn er Erde und Leben beschreibt. Die moderne Geologie spricht von biochemischen Regelprozessen zwischen Leben und planetarer Geochemie. Während sich die Fachleute noch über das Ausmaß des Einflusses von Mikroorganismen auf die ganze Erde streiten, meinen sie prinzipiell alle im Wesentlichen dasselbe. Ein sich selbst regulierendes, vieldimensionales Netzwerk aus Regelkreisen, Rückkopplungsschleifen, voller Symbiosen und stabilisiert durch ein dynamisches Beziehungsgeflecht von wechselseitigen Abhängigkeiten. Für die Biologin Elisabeth Sartouris ist das ein Merkmal aller lebenden Systeme. Das gilt für jede Zelle, die sich nicht nur um sich selbst kümmern kann, sondern für das eigene Überleben die Interessen des Organs berücksichtigen muss, von dem sie ein Teil ist. Ebenso wenig können wir ohne das Ganze der Gesellschaft nicht als individuelle Einheit existieren. Leben ist immer eingebettet in größere lebende Systeme und es herrscht konstant eine dynamische Spannung zwischen dem Individuum und dem größeren Ganzen. Aus dem darwinistischen und konkurrenzbetonten Naturbild des 19. Jahrhunderts war ein Weltbild entstanden, das den Sieg des Stärksten und Schlauesten zur ersten Regel machte. Der Sozialdarwinismus war geboren und mit ihm eine Legitimation für Armut, Ungleichheit, Kolonisation und hemmungslose Naturzerstörung im Wettbewerb um Macht und Einfluss. Wie sähe sie aus? Die Menschenwelt, die sich stattdessen an einem weitgehend partnerschaftlichen, organischen, lebenden planetaren System orientiert und einordnet. Ein neues internationales Wohlstandsmodell scheint unumgänglich, wenn Entwicklungsländer nicht die Fehler des modernen Westens nachahmen und damit den Planeten endgültig aus dem Gleichgewicht bringen sollen. Multinationaler Ausgleich und mehr Macht für internationale Gremien sind dringend geboten. National muss der Wandel zu mehr regionaler Selbstbestimmung führen, abgesichert durch einen ökologischen Rechtsstaat, in dem auch die nichtmenschliche Natur zu ihrem Recht kommt, sagt der Umweltjurist Klaus Bosselmann. Also zu verstehen, dass wir der Natur einen Wert zugestehen müssen, der möglicherweise völlig unabhängig ist von dem, was wir der Natur gegenüber als nützlich und wichtig empfinden. Diese Begriffe letztlich der Dezentralisierung und Small is beautiful, das sind sehr aktuelle und hochpolitische Begriffe, weil nur so eine langfristig ökologische Zukunft erreichbar wird. Wir müssen wegkommen von diesen Massenproduktionsstätten, von der Zentralisierung von Arbeit und Kapital hin zu kleineren Einheiten, überschaubaren Einheiten. Statt auf jede Krise mit mehr Wachstum zu reagieren, fordern kritische Ökonomen nachhaltiges Wirtschaften mit recycelbaren Rohstoffen und Energie von der Sonne. Statt immer mehr Produktion bei immer größeren Folgeschäden für ein wenig mehr Lebensstandard, muss das neue Ziel lauten: Lebensqualität durch Konsumverzicht. Für den Umbau gibt es ungezählte Modelle, sagt der Klimaforscher Ernst Ulrich von Weizsäcker. Umsetzen lassen sie sich, wenn der Umweltschutz nützlich und lukrativ wird, erläutert er im jüngsten Bericht des Club of Rome unter dem Titel Faktor 4. Es geht im Prinzip auf zwei Wegen. Auf der technischen Ebene geht es darum, eine Effizienzrevolution im Umgang mit den knappen natürlichen Ressourcen zu entfesseln. Das ist technologisch ohne weiteres möglich. Wir können aus einer Kilowattstunde oder einem Kubikmeter Wasser gut und gerne viermal so viel Wohlstand herausholen wie heute. Der wichtigste in der Realpolitik ist das, was ich gerne als ökologische Steuerreform bezeichne, bei welcher man die wünschenswerten Dinge des Lebens steuerlich entlastet und gleichzeitig das, was wir nicht so wünschenswert finden, nämlich den Verbrauch von Energie, von Wasser, von Rohstoffen, steuerlich belastet. Die Kreativität des Menschen wird wachsen, je größer die Krise wird, hoffen die Ökologen. Und auch hier ist die Botschaft der Gaia-Theorie alles andere als pessimistisch. Die Geschichte des Planeten ist die Geschichte des wirkungsvollen Zusammenspiels von Individuen. Mit anderen Worten, die Handlung eines jeden Organismus hinterlässt einen Fingerabdruck in der Geschichte der Evolution. Zwar kann niemand für sich die Erde retten, sagt der Biologe Stephen Harding. Trotzdem bleibt keine Handlung irgendjemandes ohne Sinn oder Folgen im Fluss des Lebens des Superorganismus Erde. Become an expert on one aspect of the ecological crisis. Really learn about it and then do something about it. People can do that wherever they are. Werde ein Experte für einen Aspekt der Umweltkrise und dann tue etwas. Das funktioniert überall. Entziehe großen Banken dein Geld und investiere in Ökoprojekte. Oder fahre mehr Rad oder pflanz Bäume oder werd Mitglied in der lokalen Umweltgruppe oder werde Vegetarier. Es gibt Millionen Möglichkeiten des praktischen Handelns. Und jede einzelne kleine Tat hilft.